Das Bildungskollektiv ist ein in Erfurt ansässiger Verein, der in verschiedenen Veranstaltungsformaten kritische Bildungsarbeit organisiert. Im Sommer 2014 hat das Bildungskollektiv eine fünfteilige Veranstaltungsreihe über Utopien und Dystopien organisiert. Themen, die im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe diskutiert wurden, waren das Verhältnis von utopischem und wissenschaftlichem Sozialismus, Utopien und Dystopien in der neueren deutschen Literatur, Zukunftsentwürfe in aktuellen Science-Fiction-Filmen, technologische Utopien und Dystopien sowie sozialökologische Utopien der Gegenwart. Informationen über das aktuelle Programm des Bildungskollektivs findet ihr unter biko.aranka.de. Aranka wird mit Doppel-R und C geschrieben. biko.aranka.de. Im Folgenden hört ihr den Vortrag, den Bernd Löffler im Rahmen der Veranstaltungsreihe über Utopien und Dystopien gehalten hat. Bernd Löffler ist Mitglied des Bildungskollektivs und das Thema seines Vortrags waren Utopien und Dystopien in der neueren deutschsprachigen Literatur. Er beginnt seinen Vortrag mit einigen allgemeinen Bemerkungen zur Abwesenheit der Utopie und zum Trend zum Dystopischen und er stellt dann Romane von Reinhard Jürgel, Dietmar Dat und Volker Braun vor, wobei er auch mehrere Auszüge aus diesen Romanen vorliest. Er schließt den Vortrag mit einigen Bemerkungen zum Stand der Utopie in der Gegenwart. Also, Erinnerung an meinen Vortrag am 6. Juni vorigen Jahres, da hatten wir hier diese Veranstaltung gemacht über Utopien und Dystopien, woraus dann die Idee entstanden ist, das vielleicht an verschiedenen Beispielen etwas genauer zu beleuchten, das Thema. Und ich hatte begonnen unter anderem mit einem Zitat von Jean Baudrillard aus dem Jahr 1995. Das Leben ändern, das ist die maximale Utopie, Überleben ist die minimale. Das zeigt schon ein bisschen auch auf das Thema hin, um was es heute geht, also um Utopien und Dystopien. Gilles Deleuze hat bereits 1990 geschrieben, auch das weist auf das Thema hin, wir befinden uns auf dem Weg von Disziplinar- zu Kontrollgesellschaften. Inzwischen haben wir da schon ein ganzes Teil des Weges zurückgelegt, würde ich sagen. Und ich habe damals auch von einem Roman von Reinhard Jürgel, über einen Roman von Reinhard Jürgel gesprochen und über den will ich heute, wie gesagt, einiges sagen, beziehungsweise auch einiges lesen. Die 90er Jahre waren ja so politisch gesehen für viele Leute die Zeit des großen Aufbruchs. Francis Fukuyama sprach vom Ende der Geschichte in dem Sinne, dass nun die bürgerliche Gesellschaft endgültig gesiegt habe und alle größeren Opponenten nun nicht mehr zum Tragen kommen würden. Das Wort Friedensdividende war in aller Munde. Das, was bedeutet mit der Auflösung des Ostblocks natürlich nur, würde jetzt keine große Notwendigkeit mehr bestehen zu enormen Rüstungsausgaben. Man könnte, und das ist ja auch in den ersten Jahren tatsächlich geschehen, die Rüstungsausgaben ein wenig zurückfahren. Es würde ein Zeitalter der Freiheit und des Fortschritts anbrechen. Nun, viele hatten nichts davon in Ost, West, Süd und Nord. Und inzwischen ist längst Ernüchterung eingetreten. Man spricht heute nicht mehr von der Zeit des großen Aufbruchs, sondern eher von der Zeit multipler Krisen. Manche Wissenschaftler sprechen inzwischen sich für die Einführung eines neuen Zeitalters der Erde aus, des Anthropozäns. Hintergrund ist, dass die ökologischen Veränderungen, die der Mensch seit nunmehr ca. 200 Jahren auf der Erde hinterlässt, diese global und auf Dauer verändert haben. Unberührte Natur gibt es nur noch in den abgelegensten Regionen. Gleichzeitig gibt es aus dem deutschsprachigen Raum mindestens zwei Neuerscheinungen, die sich mit dem Thema Utopie beschäftigen. Das eine ist, was tun mit dem Kommunismus, Kapitalismus, real existierender Sozialismus und konkrete Utopien heute? Von der Selbsthilfegruppe Ei des Kommunismus, abgekürzt SEK, im Unrast Verlag voriges Jahr erschienen. Und zweitens, etwas fehlt, Utopie, Kritik und Glücksversprechen von der Jourfix-Initiative Berlin. Dieses Buch ist erschienen in der Edition Assemblage, ebenfalls letztes Jahr. Beide sind allerdings Sachbücher. Also man kann durchaus feststellen, dass im Sachbuchbereich utopische, also auch aus dem Alternativbereich utopische Literatur nach wie vor erscheint und geschrieben wird, aber hauptsächlich in diesem Bereich. Und ich möchte noch verweisen auf einen Artikel im Neuen Deutschland vom 18. Januar. Der war überschrieben mit "Wo bleiben die Utopien?". Auch der fällt ein Stück in dieses Genre des eher sachlichen Argumentierens für Utopie. Und darin wird konstatiert, spätestens seit dem konservativen Rollback der 80er Jahre und dem Ende der staatssozialistischen Gesellschaften 1990 dominieren dystopische Erzählungen die linke Science-Fiction-Literatur. Am 3. März vorigen Jahres äußerte der uns bekannte Publizist Peter Bürger in einem Essay über Hegel und dessen Fortschrittsbegriff im Deutschlandfunk: "Schon seit Längerem sehen wir die Zukunft unserer Gesellschaft in eher düsteren Farben. Die zahlreichen Bedrohungen sind evident. Und an anderer Stelle? Mit dem Glauben an die Machbarkeit der Geschichte haben wir auch den an die Möglichkeit einer besseren Zukunft und an den Fortschritt verloren. Stärker als wir es uns zugeben, sind wir auf unsere Gegenwart fixiert. Dadurch entsteht eine Blockade des Denkens. Hegel nennt dies Gedankenlosigkeit." Also ein Ende der Utopien, ich würde sagen nicht ganz, doch scheinen Dystopien seit einigen Jahren eindeutig die literarische Welt in jenem Bereich der Literatur in Deutschland zu dominieren. Jetzt komme ich mal zu den literarischen Beispielen, hole da aber auch nochmal aus vornweg, um auch dann nochmal direkt zu den Texten zu kommen. Am Dienstag bei dem Vortrag von Lukas habe ich bereits auf einen Menschen verwiesen, und zwar den Technologiechef von Google, Ray Kurzweil. Der hat ein Buch herausgebracht unter dem Titel "Menschheit 2.0 – Die Singularität naht". Er stellt darin die These auf, dass Technik allein uns helfen wird, die Probleme der menschlichen Zivilisation zu lösen. Zu diesem Thema wird ja natürlich dann nächste Woche Matthias mehr sagen. Er schreibt, dass sich mit Technologie bis Mitte des Jahrhunderts eine Menschheit 2.0, eine unsterbliche Übermenschheit entwickeln werde. Es geht mir hierbei nicht um die technischen Details, darauf will ich mich jetzt auch gar nicht weiter einlassen, sondern um das Menschenbild, welches sich dahinter verbirgt. Die damit verbundenen Fragen beantwortet Kurzweil so gut wie nicht, wie in einem kritischen Artikel geschrieben wird. Also, wer gehört dazu, zu dieser Übermenschheit? Was sind die Kosten? Welche moralisch-ethischen Konsequenzen ergeben sich aus der Übernahme zahlreicher Funktionen des Hirns durch die Maschinen und so weiter? Das Letztere ist eben einer der großen Gedanken. Also da kommt wieder die Idee des Cyborg wieder durch. Die Idee findet Kurzweil genial, es uns systematisch technologisch aufzurüsten als Menschen. Das findet er eine vollkommen tolle Idee. Das ist so ein typisches Denken für Fachpersonal, in Anführungsstrichen. Also die überhaupt kein Problem mit irgendwelchen ethischen oder moralischen Fragen haben. Und schon gar nicht mit ökologischen oder sonst welchen. Nein, das ist einfach alles technologisch machbar. Genau solche Ansätze aber und die gegenwärtige gesellschaftliche Praxis des real existierenden Kapitalismus lösen viele Dystopien aus. Was für Kurzweil eine Utopie ist, stellt für andere Menschen den reinsten Horror der Entmenschlichung dar. Häufig wollen die Autorinnen und Autoren dystopischer Geschichte mit Hilfe eines pessimistischen Zukunftsbildes auf bedenkliche Entwicklungen der Gegenwart aufmerksam machen und vor deren Folgen warnen. Oder, wenn die Gegenwart düsterer wird und die Zukunft unvorhersehbarer, entstehen dystopische Erzählungen. Darin wird der Mensch als Untertan großer Konzerne beschrieben, die Wirklichkeit als Fiktion, als irreales Leben in simulierten Lebenswelten, die heute hochgelobte Transparenzgesellschaft als subtiles Terrorregime. Wer sich dieser nicht unterwirft, gilt automatisch als verdächtig. Auch da haben wir schon gewisse Fortschritte mittlerweile erzielt. Und ein Terror der Vereinheitlichung durch Freiwilligkeit. Denn die meisten sagen ja heute schon, es ist uns eigentlich egal, wir haben doch nichts zu verbergen, wenn wir überwacht werden. Also kann das doch uns nur recht sein. Das Problem ist tatsächlich, dass technologische Entwicklung auf der einen Seite und die ethische Entwicklung in den Gesellschaften, die Diskussion um ethische Entwicklungen außerhalb eines Gleichklangs sind. Und das wird von Literatinnen und Literaten als enormer Widerspruch wahrgenommen und in Dystopien formuliert. Da komme ich jetzt mal auf die Diskussion, die wir am Dienstag geführt haben, die Michel so ein bisschen angeregt hat, ob es für eine Linke nicht tatsächlich mal eine Idee wäre, über Moral und Ethik wieder zu diskutieren, ohne jetzt einen neuen Kodex aufzustellen, wo dann immer danach genau tabellarisch aufgeführt wird, wer sich unter welchen Umständen wie zu verhalten hat, etc. Oder wie viele Unterstriche, I-Pünktchen oder sonst noch was zu machen sind, damit man auch ja nichts falsch macht, sondern es geht einfach um einige gesellschaftliche Grundfragen, weil es tatsächlich beobachtbar ist, dass wir eine technologische Entwicklung in eine Geschwindigkeit aufgenommen hat, mit der das Denken und die Debatten innerhalb der Gesellschaft nicht mehr mitkommen oder vielleicht auch nicht mehr mitkommen sollen. Zum ersten Beispiel, und das ist also ein dystopischer Roman, Reinhard Jürgel, Nichts von euch auf Erden. Dieses Buch kann man im Prinzip als eine direkte Antwort auf Kurzweil lesen. Das ist es sicherlich nicht, aber Jürgel bezieht sich sehr stark auf aktuelle Prozesse, die heute in der heutigen Welt stattfinden, und verlegt die und deren Folgen vor allen Dingen ins 23. Jahrhundert und dann nochmal ins 25. Jahrhundert. Es ist eine sehr düstere Dystopie, die ist auf der einen Seite schwer zu lesen, weil er auch mit seiner Satzstellung, mit seiner Zeichenstellung im Buch anders umgeht, anders schreibt, und es ist zeitweilig auch schwer auszuhalten. Es gab da wirklich einige Stellen, wo ich dachte, oh, naja, auf der anderen Seite ist es hervorragende Literatur, aber es ist eben Literatur. Worum geht es? Kurz ein Zitat aus dem Einband. Irgendwann haben die von Menschen auf Erden angerichteten Desaster jedes Menschenmaß überschritten. Für die Raubgier der Märkte und Mächte ist dieser alte Planet zu klein geworden. So beginnt im 23. Jahrhundert die Auswanderung der Starken und der Eroberer ins Exil, auf Mond und Mars. Und dort begründen sie eine neue Zivilisation. Auf Erden zurück bleibt nur die alte Menschheit, die nun ruhig ihr Erlöschen erwartet. Doch im 25. Jahrhundert erweisen sich alle bisherigen Maßnahmen, den Mars für Menschen bewohnbar zu gestalten, als unzureichend. Ein riskantes Großprojekt soll Abhilfe schaffen. Dazu müssen die neuen Menschen einstweilen vom Mars auf die Erde zurückkehren und auf dem friedlich gewordenen Heimatplaneten mit brutalen Mitteln die Macht übernehmen, um dort die alten Herrschaftsverhältnisse wieder zu installieren. Das ist also die Ausgangssituation. Auf der Erde lebt zu dem Zeitpunkt die Menschheit nach einem genetischen Veränderungsprozess in einem friedlichen Dämmerzustand. Freundliche, ausgeglichene Wesen, eine Art ewiger Friede herrscht. Die Kontinente sind separiert, das heißt, man kommt nicht von Afrika nach Europa und umgedreht. Also man kann den eigenen Kontinent nicht verlassen. Es gibt die Vorbereitung auf das eigene Aussterben durch Verweigerung von Nachwuchs. Es gibt auch keine Freiheit und keine Individualität mehr. Sex besteht aus Speichelaustausch. Individuelle Gelüste sind durch das Pazifierungsgen ausgemerzt, ebenso wie Aggressivität. Die Marsbewohnerinnen sind also Nachkommen der früheren Elite der Erde, die auf den Mars und Mond neu anfangen wollte und doch wieder alles genauso machte. Sie kehren also auf die Erde zurück, weil sie neuen Input brauchen. Arbeitssklaven. Diese werden in Arbeitslagern auf dem Mars verheizt, und zwar innerhalb von 6 Wochen. Um das durchsetzen zu können, wird ein neues gegengenetisches Projekt gestartet, den sich alle Menschen natürlich freiwillig unterwerfen müssen. Das heißt, das Pazifizierungsgen wird wieder zurückgedrängt und der alte Zustand, in dem sich die Menschheit befand, wiederhergestellt. Das ist die Voraussetzung dafür, nach Sicht der Marsbewohner, dass es zu einem neuen Entwicklungsschub auf der Erde kommen kann. Das ist also die äußere Propaganda. Aber es dient nur dazu, die Erdbewohner als Arbeitssklaven auf Mond und Mars zu bringen und dort zu verheizen. Und nun, auch das hilft nicht. Mal so eine kleine Nebenbemerkung. Man beachtet die zeitliche Nähe des Erscheinens dieses Buches und dieser Geschichte mit sehr aktuellen Diskussionen über die Besiedlung des Mars, die inzwischen gerade intensiv von einem niederländischen Konzern geführt werden und die dazu führen, dass sich tatsächlich wohl 100.000 Freiwillige für diese erste Besiedlungswelle gemeldet haben, von denen in einem ersten Prozess 1.000 auserwählt werden und von denen wiederum wohl 30 in einer ersten Welle auf den Mars in 20 Jahren etc. oder in 10 Jahren fliegen sollen, um dort die erste Besiedlungsetappe zu schaffen, mit der Sicherheit, dass sie nie wieder auf die Erde zurückkehren können. So, jetzt lese ich dreieinhalb Textstellen vor, um mal so die Schreibweise und die Art dieses Romans ein bisschen deutlicher zu machen. Es ist nicht ganz so leicht, das zu lesen. Wenn ich manchmal stocke und hasple, dann hat das, wie gesagt, mit seiner Schreibweise einiges zu tun. Also die Zeichensetzung ist sehr frei und die Wortgestaltung auch. Also so. Ne? Der erste Ausschnitt handelt davon, dass der Vater des Haupthelden dieses Buches im Prinzip ihm berichtet, wie die Marsbesiedlung damals ablief. In vielem unfertig war seinerzeit während der Terraforming-Programme das Leben für die Bewohner in den unterirdischen Stadtlandschaften auf dem Mars. Und was uns fehlte in der Wirklichkeit, das mussten wir ersetzen durch Hoffnung auf morgen. Vaters Stimme, deutlich und metallisch klar, hat seine Erzählung wieder aufgenommen. Doch die Antwort auf die einzige Frage, was wollt ihr hier, die vermochte niemand niemals zu geben. Und noch zerrissener als auf dem Mars, umso mehr als dort die erhofften Erfolge ausblieben, war das Leben auf Erden geworden. Das war zu jener Zeit, als die Genexperimente begannen. Genetische Umorientierung prekärer Bevölkerungsschichten genannt. Etliche missliebige Gruppen wurden aus der Gesamtbevölkerung aussortiert und zum Mond zunächst einmalige, wenige auch schon zum Mars deportiert. Und als die Ergebnisse innerhalb der Versuchsreihen in geheimen Laboratorien den Absichten offenbar zur vollen Zufriedenheit gereichten, wurde damit begonnen, auch im europäischen Block dieses Genumformierungsprogramm auf die gesamte Bevölkerung auszuweiten. Kaum wahrnehmbar, weil schleichend über längere Zeiten hinweg geschehend, suchten einige wenige die Herrschaft über den neuen Reichtum an sich zu bringen. Und was auf Erden rasch in Vergessenheit geraten war, die Tatsache, dass die gesamte Erde zwar separiert, doch auf andere Weise untereinander gleich, längst in Abhängigkeit von äußeren Kräften geraten war, von den Marsianern. Jene einst vom Erden Ausgewanderten, die auf den fernen, unwirtlichen Planeten gezogen waren, die ihn erdhaft zu formen und dort zu schaffen, was auf Erden ihnen versagt geblieben war. Unvorstellbare Macht dürfte in den Marssiedlungen und Fabrikanlagen kulminiert sein, vermuteten wir damals. Fabriken, die einzig zur Produktion von Giften und Gasen angelegt waren, dem Planeten Mars das wiederzugeben, eine erdähnliche Atmosphäre, die seinerzeit auf Erden von Giften und Gasen beinahe zerstört worden war. Und die Erdbewohner wähnten sich nach dem Exodus der Forcierten mitsamt ihrem strengen Glauben an die einzig wahre Kraft des Fortschritts nunmehr als souverän, eigen, angehörig. So bemerkt kaum jemand den Wandel. Als den Erdbewohnern in allen separierten Teilen Macht und Herrschaft über ihr Selbst langsam, schleichend als träufelte Gift in klares Brunnenwasser zunichte gemacht werden sollte. Daher gab es nirgends Aufstände, keine Revolten und die Waffen- und Geldstarrenden und mit allen militärischen und bürokratischen Gewaltmitteln ausgestatteten Marsianer bereiteten ihre Rückkehr auf die Erde vor. Wie gesagt, nicht überfallartig, sondern langsam, Schritt auf Schritt und über Jahrzehnte sich erstreckend. Derweilen und allenthalben wurden zur Beruhigung hin und wieder aufflackender Sorgen Parolen verbreitet. Man möge das Sichtbare nicht als gewaltsame Eingriffe in die Belange Europas missverstehen. Alles geschehe der Sicherheit halber, dienend den Interessen der Gesamtbevölkerung. Und niemand vermochte zu widersprechen, denn allen sicht- und fühlbar waren Ernst und Beistand, mit denen die Maßnahmen durchgeführt wurden. Europas Regierende im Haus der Sorge, das ist der Regierungssitz in Europa, pflichteten den Marsianern bei, suchten sie zu unterstützen, wo sie vermochten. Was werden die Folgen sein? Die Folgen waren, dass also große Teile erst prekärer Menschen, dann aber auch normaler Menschen in, den in die Vernichtungsmaschinerie hineingeraten, wehrlos und immer an den Glauben, sie würden den Aufstieg schaffen, indem sie auch mitgenommen würden auf Mond und Mars und es ihnen dort glücklicher ergeht. Und nichts ahnen, zumindest am Anfang nichts ahnen und dann nicht mehr zu Widerstand fähig, dass sie im Prinzip in Vernichtungsfabriken geschickt werden. Der zweite Abschnitt, in diesem berichtet die Mutter, was zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, die Mutter des Haupthelden, sage ich jetzt mal so, der aber kein Held ist, von den Deportationen. Der Mensch und dem Zustand, in dem sich die Erde zu dem Zeitpunkt befand. Der Mensch an sich war zum Feind geworden. Das Dasein der viel zu vielen, deren Leben von niemandem für nichts gebraucht wurde. Nicht mal wie in der vorliegenden Jahrhunderten als Schlachtmensch in den Kriegen. Denn für Kriege gab es Maschinen mit Fernbedienung. Das machte Kriege hygienischer und ihr Auslösen geschah unbedenklicher. Daher die Opferzahlen ins Gigantische wuchsen, auch ohne Heere und gegeneinander kämpfende Soldaten. Denn längst war die Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilisten verschwunden. Aber noch hatten sich damals die Ideen zum Verlöschen der Erdbevölkerung bei den Menschen nicht durchgesetzt. Noch waren die Wünsche nach Familienleben mit Kindern durchaus verbreitet. Doch die Überbevölkerung war der Knebel, den die Menschheit sich selbst um den Hals legte und einen Lebensraum durch wüst wucherndes neues Leben erwürgte. Der Mensch, das erste Lebewesen in der Natur, das durch Vermehrung sich auszurotten strebte. Ihre Stimme setzte für ein kurzes nur Atem holen. Nochmal, ihre Stimme setzte aus für ein kurzes nur Atem holen. Besser viele als alle. So meinten wohl einst die regierenden Führungsschichten jeweils in allen separierten Erdteilen. Und weil damals bereits die ersten Arbeits- und Wohnstätten auf dem Mars bestanden, schuf man auf Erden die Legende vom Lebensneubeginn, dort auf dem anderen Planeten, der gelobten Welt mit Arbeit, Brot, Leben in Reichtum und Glück für alle. Gleichgültig, wo du stehst in der Gesellschaft, unten, Mitte, oben, Gründe zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben finden sich überall. Und der Wunsch, noch einmal neu zu beginnen und besser als zuvor, das ist der älteste Glaubensanker in der Welt. Die Menschen, viele, sehr viele, strömten also herbei zu den bereitstehenden Raumtransportern, in den Augen beseelter Glanz, das Schimmern neuen Morgens, meinten sie, und war nur Wasser und Feuer aus eigenem Hoffen. Denn Lebenswille ist wie ein Fieber, dagegen zu wehren sinnlos. Ganz bis zu Ende ausgetragen will das Fieber sein mit seinen Irrlichtern und schwitzigen Träumen. Die Menschen jedoch kamen nie bis zu den Raketen. Ihre Stimme nun wieder sachlich und kühl. Andere schaffte man in Transportraketen tatsächlich von der Erde fort, auf den Mond, die Zwischenstation für den Flug zum Mars, und denen widerfuhr, was mit allen übrigen bereits auf Erden geschehen war und worüber niemand laut zu sprechen wagte, im gelernten Stummsein der Menschen. So, ich höre jetzt hier mal auf. Es ist tatsächlich so, die Marsianer kommen also auf die Erde zurück. Das Pazifizierungsgehen wird freiwillig zwanghaft zurückgedrängt. Und dieser Prozess setzt von Neuem ein. Und der Hauptheld wird durch das Opfer seiner Mutter, die Details will ich jetzt gar nicht schildern, tatsächlich mit in die Gemeinschaft der Marsianer aufgenommen und zum Mars gebracht. Und als eine Art Teil der Elite der Erde, die eben die Ehre hat, den neuen Weg mit zu beschreiten. Und das Ziel besteht darin, unheimlich viel Gifte, Gase, wie ich schon vorgelesen habe, zu produzieren, aber eben auch unheimlich viel Rohstoffe aus dem Marsinneren herauszuholen, damit auf dem Mars drei große Staaten, die sich gebildet haben, ihre unendlichen Kriege führen können, die schon rein maschinell geführt werden. Die wissen auch, dass der Staat, also die führen Krieg als Prinzip. Ja. So. Und er gerät in diese ganze Maschinerie rein und fängt an, im Prinzip am Anfang eigentlich ein eher wehrloser, ich will nicht sagen gleichgültiger, aber angepasster Mensch, fängt an, sich Gedanken drüber zu machen und tatsächlich sich ein Bild von diesem Zustand von Mars-Erde zu machen und zu einer kritischen Position zu kommen. Und davon jetzt der dritte Ausschnitt. Alle Sinnlosigkeit, alles gewaltsam Kindische an derlei Maßnahmen gähnte plötzlich vor seinen Augen wie ein riesiger, bodenloser, doch letztlich vollkommen öder Abgrund. Für die Jahrtausende alten Probleme aus den Erdgesellschaften hat man sich das Fluchtventil eines anderen Planeten geschaffen, den Mars. Auf dem Mars diese Probleme nicht etwa zu lösen gedenkt, um diese immerhin möglichen gefundenen Lösungen danach wieder auf die alte Erde anzuwenden oder hier auf dem Mars ein besseres Erdenleben zu entwickeln, als auf dem ursprünglichen Heimatplaneten der Menschen heute machbar wäre, sondern man strebt offenkundig danach, aus der Umgestaltung eines ganzen Planeten sich nur ein weiteres Mordinstrument zu erschaffen, aus dem zur Universalmacht verwandelten Stärksten zur Allewigkeit seiner Herrschaft über dieses Sonnensystem verhelfe. Nach langen Kriegen über die Jahrhunderte existieren zwar noch drei Großmächte nebeneinander, die sich den jeweils anderen überheben, doch besteht der wirkliche Unterschied allein im uralten, instabil wechselnden Gleichgewicht militärischer Stärken, die in all ihren Verkleidungen als humanistische, ökonomische, kulturelle Natur bewahrende Maske ihre heißlaufende Aufrüstung betreiben und sich erpresserisch, pompös gegen alle übrige Welt aufpflanzen, wartend ein jeder auf seine Stunde, um die anderen Gegner niederzuwerfen und elend und endgültig zu zerbrechen. Der permanente Alarmzustand in die Bevölkerungen, eingeschleust als Virus, sediert die Sensorien der Menschen für Gefahr, lässt alle Welt mit fiebernden Sinnen, auch seine Nachbarn, seine Anvertrauten überwachen, um schließlich selbst im Augenblick der höchsten Gefahr einfach überrollt zu werden. Die Probleme in den Erdgesellschaften müssen auf der Erde gelöst werden, notierte er später in seinen Panelen. Jeder Schritt ins All ist ein Schritt in die verkehrte Richtung. Man wiederholt auch in der lebensfeindlichsten Fremde, was man auf Erden bereits angerichtet hat, mit gesteigerter Menschenbestialität, Wissenschaften und Techniken einzusetzen für die Entfaltung des ungeheuersten gegenseitigen Terrors. Die letzten Funken eines Freiheitsfeuers werden erstickt von dem Sturm, den Wille und Wahn von Menschen entfesseln, Menschen, die sich in ihrem Wahn frei wähnen. Erst heute können Verhältnisse im Leben und Arbeiten der Menschen, wie sie vor Jahrhunderten bereits diskutiert und beschrieben wurden, in all ihrer Mächtigkeit unverhüllt sich darstellen. So wie im Saatkorn zwar bereits sämtliche Anlagen für die spätere, vollentwickelte Pflanze vorhanden sind, können sie jedoch erst im Zustand der Reife dieser Pflanze auch gesehen werden. Ließen sich zu früheren Jahrhunderten die katastrophalen Verhältnisse in der Lebens- und Arbeitswelt noch mittels hüllender Schatten abgelebter Zustände, karitativer Maßnahmen und Beschwörungen der heiligen Abstammung des Menschen und seiner Menschlichkeit von den Geboten irgendeines Gottes verschleiern, so ist nunmehr alles trügerische Fleisch von den Knochen geschält und das nackte Skelett des Menschseins steht vor Augen. Alle festen, altehrwürdigen, unveränderbar geglaubten Anschauungen und Verhältnisse sind im Säurebad des Wirklichen aufgelöst. Alles auf diesem Grund Neugebildete veraltet sofort, verknöchert, stirbt ab. Sämtliche heiligen Werte sind entweiht, alle Beziehungen der Menschen untereinander sind anzusehen durch die kalten, elektronischen Augen der Kontrollobjektive. Der Mensch kann dem Anblick seiner selbst nicht länger ausweichen. Deshalb alle Notausgänge von der Erde zumauern, deshalb alle Fluchtwege versperren, sämtliche Unternehmungen zur Marskorrektur sabotieren, deshalb Weltraumflugzeuge und Astrotechniken konfiszieren und so lange unter Verschluss halten, bis auf Erden die Probleme gelöst sind. Denn wer das All betritt, muss zuvor befreit sein von seiner Unfreiheit, seiner alten Herkunft aus Krieg und Stürmen. Vielleicht werden nur wenige bestehen, vielleicht wird nicht einer den Sturm überleben. Was aber wäre damit schon verloren? Also auf der einen Seite ein klarer Bezug zu dem menschlichen Problem hier auf der Erde, auf der anderen Seite eine klare Kritik an diesen Bezügen und dann aber eben auch die Aussage, dass das Verschwinden der Menschheit eigentlich nichts weiter wäre als die Wiederherstellung des Normalzustands im All. Das heißt, das Ende der Menschheit wäre eigentlich nichts Schlimmes. Laut Jürgel ist es so, dass die Menschheit entstanden ist durch den Zufall, dass sich eben auf der Erde zu einem gewissen Erdzeitalter durch den Einschlag von Kometenstürmen etc. gewisse Minerale angereichert hätten, die zur Entwicklung des Lebens geführt haben. Ich bin jetzt nicht Fachmensch genug, um das einschätzen zu können oder eben auch nicht einschätzen zu können. Das ist so die Haltung und er beschreibt das so, wir haben eigentlich mit unserer Entwicklung über die Jahrhunderte eigentlich alles getan, um die Lebensgrundlagen hier grundlegend zu zerstören. Und der Versuch auf Mond und Mars eine neue Lebensgrundlage zu schaffen, ist genauso gescheitert. Und es scheitert deswegen, weil die Idee besteht darin, die diese Marsianer haben, durch eine gewaltige Explosion auf den Mars einen Teil dieses Marses wegzusprengen und diesen dann in eine andere Umlaufbahn zu bewegen, welche dann eine erdähnliche Umlaufbahn wäre, womit sich dann über die Zeit im Prinzip auch eine erdähnliche Atmosphäre dort herausbilden könnte. Das scheitert natürlich und das am Ende ist das Ende der Menschheit erreicht. Also die Erde geht mit Mars und Mond unter und es bleibt nichts übrig, als ein im Weltall vorhandenes, mögliches Wissen von dem, was geschehen ist. Aber das ist ein ganz nebulöses, was er dort beschreibt. Und auch die Revolution, die er eigentlich durchaus seinen Protagonisten fordern lässt, auch die scheitert. Dazu der letzte Ausschnitt. Jetzt. Die einfache Mathematik der Revolution. Jeder Aufstand ist schön nur in seinen ersten Stunden. Danach kommt die Pflicht, das Blut des Aufstands zu kanalisieren, damit es Sieger und Verlierer nicht unterschiedslos davonschwemmt im eigenen Rausch. Und das Blut des Aufstands trocknet ein zu Gesetzbüchern und Paragraphen für die Bürokratie. Die wird bleiben und die Zeiten werden die alten Zeiten. Das ist also so sein Verständnis von Revolution. Es ist halt ein dystopischer Roman und das ist an jeder Ecke. Und immer wenn in diesem Roman mal sowas wie Hoffnung aufkeimt, ist ein paar Seiten weiter die Hoffnung zerstört. Es gibt, wie gesagt, mehrere Romane. Ich fand in Deutschland, die sich gerade dystopischer Natur sind, die Auswegslosigkeit ist in allen gemein. Und das zeigt ein bisschen auch den Zustand, in dem sich die Gesellschaft hier gerade befindet. Zweites Beispiel, Dietmar Dath. Dietmar Dath ist ein marxistischer Kulturjournalist, Autor und Schriftsteller. Er profitiert übrigens auch von den inzwischen verstorbenen Frank Schirmacher, den Chef des Feuilletons bei der FAZ. Hat ihn auch in dem Nachruf sehr mit warmen Worten besprochen. Dietmar Dath ist, glaube ich, ebenso schwer zu lesen für ungewohnte oder auch gewohnte Leserinnen wie Jürgel. Allerdings natürlich sein Stil ein ganz anderer. Es handelt sich um den Roman Felle des Vallées, Roman der letzten Künste. Es ist ein großer 800-Seiten-Entwurf einer optionalen Welt. Optionalen Welt, betone ich. Ja. Auch hier haben Menschen die Erde verlassen. Sie leben mit anderen Spezies in einem hypertechnologisierten Universum. Die meisten Krankheiten sind überwunden. Menschen werden hunderte von Jahren alt. Riesige Datennetze und eingepflanzte Kommunikationsmodule verbinden die Bewohnerinnen miteinander. Nanoroboter werden als Waffen- und Überwachungssysteme eingesetzt. Und natürlich gibt es dort Terraforming. Also Terraforming ist ein Begriff, der inzwischen in fast allen Science-Fiction-Romanen eine Rolle spielt. Auch bei Jürgel eine ganz große Rolle spielt. Eigentlich fast eine ideale Welt, fast eine utopische Welt, aber es gibt in dieser Welt keine Kunst. Da zitiert den niederländischen Maler Piet Mondrian: In Zukunft wird die Verwirklichung des reinen Gestaltungsausdrucks in der greifbaren Realität unserer Umwelt das Kunstwerk ersetzen. Dann werden wir keine Bilder und Skulpturen mehr nötig haben, weil wir in der verwirklichten Kunst leben. Und das also Mondrian. Und er macht den Widerspruch auf in diesem Buch zwischen dem griechischen Begriff Techne, also etwas Künstliches herstellen, und dem Begriff Ästhesis. Und zwar bedeutet das die soziale Wahrnehmung der Kunst. Also dort, auf diesem Feldewaille-System, gibt es Techne, also es gibt die Möglichkeit, Künstliches herzustellen, aber es gibt nicht mehr die soziale Wahrnehmung der Kunst. Und darüber kommt es auf Feldewaille zu einer Auseinandersetzung, zur Rebellion. Eine revolutionäre Bewegung will die Kunst aus der Einhegung musealer Komplexe befreien und ihre soziale und politische Sprengkraft freisetzen. Und es kommt, was kommen muss: Revolution und Konterrevolution, Bürgerkrieg, Zwangsumsiedlungen und so weiter. Da scheint die Rückkehr der Kunst ein wenig im Verhältnis zu setzen mit der Hoffnung auf die Rückkehr des Politischen heute. Also die Rückkehr des Politischen über die Besetzung der Plätze in Sao Paulo, in Madrid und in Kairo. Also scheint die Wiedereroberung der Kunst oder die Befreiung der Kunst aus Staatssinn politische Botschaft zu sein. Und es ist, wie gesagt, ein klassischer Bewegungsrhythmus, der dort stattfindet. Es kommt zum Aufbruch, zur Spaltung, zum Scheitern und Zusammenbruch. Und nach einem Bürgerkrieg, den man durchaus auch dystopisch nennen kann, entsteht eine ganz andere Welt, aus der man eine neue aber erst machen muss. Feldewaille bedeutet Fluchtnahme, Auswegweiser. Das heißt, hier wird ein historischer Prozess beschrieben, als ein kollektiver Akt zwischen Kunst und Politik. Und es ist nicht eine klassische Utopie, wie wir es in früheren Jahren kennen. Da wird eine perfekte, beste Gesellschaft vorgestellt. Hier ist auch das aktuelle Verständnis von Utopie auf oder ein modernes Verständnis von Utopie auf. Es gibt den Hinweis auf erdähnliche Möglichkeiten, auf die Option des Wandels, auf die Option der Utopie, aber nicht die Sicherheit der Utopie. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Ich sage nochmal, es gibt noch zwei, zumindest mir bekannte Werke von da, der ja wirklich ein Vielschreiber ist. Das ist Pulsarnacht, 2012 geschrieben, und Die Abschaffung der Art, mit dem er eigentlich bekannt geworden ist, 2008 geschrieben. Damit höre ich jetzt erstmal auf dazu und gehe jetzt mal zu Volker Braun über. Und Volker Braun habe ich aus einem besonderen Grund erwähnen, will auch nur relativ kurz auf ihn eingehen. Und zwar zwei seiner Bücher, die in der, das eine ist in Mitte der 90er geschrieben worden, Die vier Werkzeugmacher. Und das zweite heißt Die hellen Haufen. Und das ist eine ganz andere Form von Literatur, von utopisch oder dystopisch, in Form einer Auseinandersetzung mit der Gegenwart, mit einer ganz klaren Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Es widerspiegelt nämlich Haltungen und Reaktionen und mögliche Reaktionen auf die Urbarmachung der DDR und ihrer Arbeiterinnen für den Kapitalismus in den 90er Jahren. Zunächst zu den Werkzeugmachern, das ist 1996 geschrieben, also Die vier Werkzeugmacher. Auch hier kurzen Ausschnitt aus dem Vorwort. Mit Staunen, mit Schaudern las ich die Geschichte vom dicken Holzschnitzer Manetto aus Florenz. So beginnt diese Parabel von Volker Braun im Rückgriff auf eine berühmte Novelle und mit Blick auf eine unerhörte Gegenwart. Denn worüber der Holzschnitzer fast den Verstand verlor, dass man ihm Glauben machte, ein anderer zu sein, wurde nach der Wende 1989 das wirkliche Schicksal der vielen, denen mitgespielt wurde von der Geschichte, und mit mehr Grund. Erzählt wird die komische und grausame Verwandlung einer Werkzeugmacherbrigade aus der Vorstadt Schweineöde, von der Geschichte bisher her glimpflich behandelt, besondere Leute, die sich Einfalt leisten konnten, finden sie sich in ihrem Betrieb nicht wieder. Sie sind enteignet, entlassen und wieder eingestellt. Aber als was? Als wer? Sie sind ihrer Identität beraubt und das umso mehr, als sie ohnehin angemaßt war. Die Geschichte schien ihnen, hatte verrückt gespielt und sie konnten sich bedanken, dass es nicht blutig zugegangen war. Die Welt würde sich wundern und zu lachen haben für Jahrhunderte über auf ihre Kosten. Also da finden sich vier Werkzeuge oder versuchen sich vier Werkzeuge machen, der neuen Realität des einigen Deutschlands wiederzufinden und beschreibt ein wenig das Zeitgefühl vieler Menschen von damals. Jeder denkt, es trifft den anderen, bis er selbst der andere ist, schreibt Volker Braun an einer Stelle. Und ich will noch eine ganz kurze kleine Sache hieraus vorlesen. Vorausgesetzt, ich finde sie. Ihm ging es trotz allem oder deswegen wunderbar. Wer immer er war, er hatte alles wieder, außer der Macht, an die er sich mühsam erinnerte, seit ihm eine andere entgegengetreten war, gegen die seine eine Gefälligkeit gewesen war, eine unernste Sache, vor allem ein Geschwätz. Jetzt wurde es ernst. Jetzt wurde ernst gemacht. Und das war ein höllischer Spaß, weil die kleine Veränderung des Weltalls zerriss. Es galten andere Regeln und es blieb nur, sich umzustellen, das heißt, sich überraschen zu lassen, weshalb sich sein Mund breit über das Gesicht zog und wer ihn kannte, meinte, einen Clown zu sehen. Hier die pessimistisch, ich würde sagen dystopisch-realistische Wahrnehmung der Umwandlung einer Gesellschaft. In Die hellen Haufen stellt Braun einen utopisch-dystopischen Aufstand vor, der stattgefunden haben könnte, aber nicht stattgefunden hat. Und zwar am Beispiel des Kampfes um das Bergwerk in Bischofferode in den 90er Jahren, der ja bekanntlicherweise sehr hart und intensiv geführt worden ist und dann am Schluss trotzdem verloren wurde. Auch hier zum Inhalt ein kurzes Zitat aus dem Einband. Der Aufstand, von dem hier berichtet wird, hat nicht stattgefunden. Wenn er seine Wahrheit hat, so weil er denkbar war. Die Geschichte hat mehr in sich, als sich wirklich ereignet. Auch das Mögliche, Ersehnte, nicht Gewagte. Wie sollte man nicht einmal über den Rand schreiben? Nach 3 Jahren der Volksenteignung, dem Feldzug der Treuhand, kommt es zum großen Arbeiterkrieg. Die entlassenen Arbeitslosen rotten sich vor den Fabriken, vorgeblich Investoren werden heimgeschickt und die 12 Mansfelder Artikel verfasst. Schließlich streift ein Heerhaufen durch Mitteldeutschland. Dass sie aber nicht kämpfen, ist der bittere, süße Faden der Erzählung. Sie sammeln sich auf einem Schlackeberg, auf dem Schutt ihrer Existenz, die nicht zu verteidigen ist, eines Besitzes, den sie nicht besessen haben, eines Lebens, für das man das Seine nicht in die Schanze schlägt. So wird eine Niederlage erfochten und ein Widerstand erdacht. Diese klare, einfache, harte Geschichte musste geschrieben werden, ein für alle Mal. Was wir nicht zustande gebracht haben, müssen wir überliefern. Der letzte Satz ist ein Zitat von Ernst Bloch. Nicht nur der Titel, wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist Bezug auf die frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Der Schlackeberg, ne, ist der Schlachteberg bei Bad Frankenhausen. Dort wird der letzte Kampf auch ausgefochten. Nein, es gibt auch die 12 Mansfelder Artikel. Und ich finde, das muss ich nochmal vorlesen. Die haben es ein bisschen in sich. So. Die Mansfelder Artikel. Untertitel: Von den gleichen Rechten aller. Erstens, die Arbeit ist gerecht zu verteilen unter allen, die Anspruch haben. Zweitens, die Belegschaft bestimmt, was und wofür produziert wird, nämlich was sinnvoll ist. Drittens, nicht den Gewinn maximieren, sondern den Sinn. Viertens, schädliche Arbeit und schädliche Produkte sind untersagt. Fünftens, die Leiharbeit ist abgeschafft. Sechstens, Realeinkommen für reale Personen. Gerechtigkeit ist das Brot des Volkes. Siebtens, herrliche Lehrstellen. Lehrjahre sind Herrenjahre. Achtens, Grundeigentum bleibt Volkseigentum. Das eigene Leben muss angeeignet werden. Neuntens, Arbeitszeitverkürzung statt Kurzarbeit. Zehntens, Verfügungsgewalt über gesellschaftliche Grundentscheidungen. Elftens, es bleibt beim Du zwischen Belegschaft und Management. Zwölftens, der Tod ist umsonst, das heißt, der hinterbliebene Staat zahlt. Minzer, so heißt einer der Hauptpersonen, Minzer, ja, fügte an, die Zukunft ist ein unbesetztes Gebiet. Sie ist offen zu halten für Anmut und Mühe. Falls eine Forderung dem entgegensteht oder dem Grundgesetz widerspricht, wird auf sie verzichtet. So, die 12 Mannsfelder. Das ist voriges Jahr rausgekommen. Das ist ziemlich aktuell. Wieder so ein kleines Bonmot. In einem dieser Stellen schreibt er unter anderem, es wurde der Ruf laut, Erfurt zu belagern. Finde ich von der Idee so nicht schlecht. Die Zukunft Gegenwart wird hier nicht in weite galaktische Welten geschoben, sondern in den Alltag dieses Kapitalismus. Doch auch diese Aussichten sind nicht rosig. Dabei war Braun in der DDR nicht der große Widerständler, sondern der beharrliche, kritische Poet. Braun fragte nach dem Möglichen im Dasein. Das ist sie, die schwere Arbeit, denn immer stehen wir uns selbst im Wege. Das Kleben an den Verhältnissen. Und er praktiziert immer eine schmerzhafte Selbstbefragung. Zitat, wenn die Ideen begraben sind, kommen die Knochen heraus. Aber eben auch ein Vers, er ist nämlich auch Lyriker. Mein Eigentum, jetzt habt ihr es auf der Kralle. Wann sage ich wieder mein und meine alle? So, jetzt probiere ich mich mal an der Zusammenfassung. Der Würzburger Medienprofessor Gerhard Schweppenhäuser schreibt vom Ideal des Neuen im Gegensatz zum immer gleichen der bürgerlichen Erwerbsrationalität. Nach ihm hält die ästhetische Moderne unter anderem mit dem utopischen Versprechen eines anderen Lebens dagegen, das mit der Logik des Zirkulations- und Produktionsmechanismus bricht. Und noch schärfer hat Baudelaire das mal formuliert. Baudelaire hat die utopische Intention negativ als totale Ablehnung der bestehenden Gesellschaft formuliert, verbunden mit dem Rückzug in künstliche Paradiese, in eine Kunst wirklicher Schönheit. Die Utopie als Chimäre, möchte man fast sagen, nach dem, was ich jetzt hier teilweise vorgelesen habe, alles Hirngespinste. Und ich will das auch nochmal, nicht untersetzen, aber ich will dazu nochmal ein Zitat bringen oder ein kleines Stück, und das ist wirklich das Letzte, was ich vorlesen, und zwar aus einer Ausstellung, die Silvia und ich vor ein paar Wochen in Halle an der Saale gesehen haben. Die hieß 3300 BC, so muss man das ja heute schreiben, 3300 BC, mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt. Und in dem Buch, Begleitbuch dieser Ausstellung, es ist also im Prinzip eine Geschichtsausstellung, eine Kunst-, Kultur- und Geschichtsausstellung, schreibt der Kurator der Ausstellung, Karol Schauer, und das ist jetzt ein historischer Exkurs, der scheinbar am Anfang erstmal nichts mit uns, mit dem Thema zu tun hat und ich glaube doch sehr viel damit zu tun hat. Etwas vereinfacht geschildert, vollzog sich vor etwa 11.000 Jahren im vorderen Orient eine folgenschwere Wandlung. Dem klimabedingten Schwinden großer Herden von Pflanzenfressern, die der paläolithischen Gesellschaft als Jagdbeute und Nahrungsgrundlage dienten, begegnete man mit einer neuen Lebensweise. In wachsender Konkurrenz begann man, die wenigen verbliebenen Herden als Eigentum zu betrachten und zu verteidigen. Zudem bauten die Menschen zunehmend Pflanzen an, anstatt sie zu sammeln, mit dem Ergebnis, dass sie das ganze Jahr über an ihr Land gebunden blieben. Kurz gesagt, die Natur wurde privatisiert. Bereits mit der Verbreitung der erfolgreich neolithischen Lebensweise vor etwa 9000 Jahren, startete die erste kontinenteübergreifende Landnahme, und zwar in Asien, Europa und Nordafrika. Mit wachsender Population in relativ kurzer Zeit, vor etwa 6.500 Jahren, begann durch das konkurrieren um die fruchtbarsten Filetstücke, ein Kampf, der bis heute fortdauert. Dem ansteigenden Populationsdruck und möglichen klimatischen Krisen begegnete man zwar mit innovativen Technologien. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen rissen aber nie wieder vollständig ab. In dem Augenblick, als Tiere nicht nur als Nahrungsquelle betrachtet wurden, sondern auch als Arbeitskraft immense Vorteile brachten, war es nur ein kleiner Schritt, diese gewinnbringende Wertschätzung auch auf ein anderes Lebewesen zu übertragen, den Menschen selbst. Auch wenn die Sklaverei längst offiziell abgeschafft ist, werden die Menschen heute als Human Resource oder zumindest als Arbeitskraft betrachtet. Unseren Körper hat das Paläolithikum und unser Denken das Neolithikum geformt. Der Besitzanspruch auf Land, Ressourcen und Lebewesen ist inklusive Menschen sowie materielle sowie immaterielle Güter, wie zum Beispiel Daten, Wissen, geistiges Eigentum usw., so resultiert auch heute noch in fortgesetzten, wenn auch ideologisch oder religiös verbrämten Kriegen. So gesehen sind auch wir heutigen Menschen noch in den Denkstrukturen der Jungsteinzeit gefangen. So ein Historiker. Läuft die Ausstellung noch? Ist vorbei. In der Literatur also überwiegen dystopische Entwürfe, bestenfalls offene Ausgänge. Utopien werden fast nur noch in Sachbüchern beschrieben. Ich habe ein neueres erschienenes auch mit, um mal ein bisschen so eine positive Stimmung zu verbreiten. Falte durch Utopia, ein ziemlich interessantes Buch, wo zwei Leute, ist auch mit DVD, sich durch die verschiedensten Projekte, Gemeinschaften oder die verschiedenen Gemeinschaften bereisen. Michel hat aus gewissem Grund eins davon schon kopiert. Müssen wir mal erzählen, was du dann bei dem Lesen mal rausgefunden hast. Also hauptsächlich in Fachbüchern. Dahinter steht die Wahrnehmung unserer Gegenwart als bedrückend, perspektivisch aussichtslos. Herrschafts- und Gewaltstrukturen des Kapitalismus scheinen sich zu festigen. Die Welt wird unübersichtlicher, nicht mehr steuerbar. Das gute bürgerliche Leben droht an sein Ende zu kommen. Die multiplen Krisen, Ernährung, Klima, Ökologie, Artensterben, Seuchen, nicht mehr beherrschbare und eindehnbare Dauerkonflikte, Bevölkerungsentwicklung etc. scheinen nicht mehr kontrollierbar. Der autoritäre Überwachungsstaat steht vor der Tür. Die Anpassungen an die nicht mehr änderbaren Verhältnisse werden zum allgemeinen Zustand. Es könnte aber auch alles Ausdruck eines großen Suchprozesses sein, der in Zeiten sich ausbreitender Unsicherheit dem Verschwinden von bisherigen Gewissheiten und Übersichtlichkeiten einsetzt. Die möglichen zukünftigen Entwicklungen sind möglich, nicht notwendig. Sie sind allesamt keine Naturgesetze. Die Frage steht, in wessen Interesse liegen welche Entwicklungen oder qui bono, wem nutzt es, wie der Lateiner sagt. Widerstand ist ja nicht verschwunden. Warum wird er, fragte ich mich, auch nach dem Lesen von ihm hier, nicht aufgenommen, von Intellektuellen verstärkt? So verstärkt sich eher das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit. Oder sind wir nicht alle auch Teil des Problems? Wie gesagt, Volker Braun, das Kleben an den Verhältnissen. Wir brauchen einen neuen Fortschrittsbegriff. Das gilt, glaube ich, auch für die Linke. In verschiedenen Formen gibt es diese Diskussionen bereits. Es ist aber nicht zusammengeführt worden und noch nicht mehrheitsfähig in der Gesellschaft. Das gilt zum Beispiel für die Frage, wie weit kann und darf Technik gehen, unser Leben bestimmen? Welche Ethik verbindet sich mit technologisch möglichen Entwicklungen? Wie begegnet Mensch ihnen? Also nochmal der Verweis auf den vorhin schon erwähnten Vorschlag von Michel. Lukas habe ich am Dienstag so verstanden. Es gibt, hat er gesagt, einer seiner zwei Thesen, es gibt kein Zurück hinter dem wissenschaftlichen Anspruch des Sozialismus. Er müsse die Utopie auflösen, deren Ideale aber aufnehmen. Nur sage ich jetzt dazu, muss die Wissenschaft und die Utopie beides dies aber auch leisten. Und da habe ich momentan so gewisse Zweifel. Und es darf nicht nur propagiert werden. Das heißt, wir müssten eigentlich in einen Suchprozess einsteigen, einen bewussten Suchprozess einsteigen. Und die Frage ist, leisten wir dieses? Das Optimistische, die Menschheit hat bisher stets, wenn auch in langen Prozessen, Wege zur Überwindung von Problemen und zur Weiterentwicklung gefunden. Was nun aber die Probleme oder die Problemlösung erschwert, sind zwei Umstände. A, eine mangelnde Perspektive für eine Mehrheit außerhalb des Kapitalismus. Also zumindest sieht diese Mehrheit diese Perspektive nicht. Oder wir vermitteln sie nicht. Oder es gibt sie auch noch nicht. Und das Zweite ist, also die zweite Erschwerung der Problemlösung ist die Mangel, ist tatsächlich eine durchaus inzwischen drängende Zeit. Denn speziell an einigen Krisenprozessen ist deutlich, der Horizont, der uns verbleibt, ist nicht unendlich. Also man müsste Blockaden des Denkens überwinden, über die Zukunft nachdenken. Ich zitiere dann, erinnere nochmal an das Zitat vorhin von Peter Bürger, und in der Praxis gemeinschaftlich handeln. Am Ende steht die Frage nach dem Ende der Menschheit. Und da gibt es zwei Varianten. Das eine ist diese hier, die ich nicht nochmal zitieren möchte. Und das andere ist ein Ende, wie es mal der Historiker Alexander Demand in einem Buch, das hat er genannt, Kleine Weltgeschichte, beschrieben hat. Danach wird sich die Menschheit über größere und kleinere Krisen hindurchkämpfen. Sie wird sich zahlenmäßig erheblich reduzieren nach diesen Krisen. Ressourcenmangel, Ressourcenrückgang etc. Und diejenigen würden nach ihm überleben, also nein, anders, nicht diejenigen würden überleben, die das meiste hätten, sondern diejenigen, die das wenigste brauchen. Und diese würden dann auf der existierenden Erde in einem viel niedrigeren technologischen Zustand ihre Zeit noch leben, die ihnen die Erde und die Natur eben überlässt. Ist die Frage, welche dieser beiden Lösungen wollen wir haben? Denn sicher wird es ein Ende geben, wann auch immer. Auf alle Fälle scheint mir aber ausgemacht, dass es kein stetes Aufwärts mehr geben wird. Vielleicht ist das aber alles auch nur eine Haltung des Alters. Dankeschön.